Ene, mene, mu. Das Risiko, das trägst jetzt du. Es gibt einen relativ großen Trend im deutschen Niedriglohnsektor, flexible Teilzeit. Und genau wie vieles andere, das ich in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben habe, handelt es sich auch hierbei um ein Instrument, das Unternehmen nutzen, um sich selbst besser zu stellen, während ihre Mitarbeiter schlechter gestellt werden. Die deutsche Gesetzgebung erlaubt das. Ich habe mir angesehen, wie es Menschen ergeht, die in dieser relativ neuen Art von Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Wenn Manuela Königs Tochter Geburtstag hat, dann backt die Mutter ihrer Teenager-Tochter Kuchen, zündet Kerzen an, bläst Luftballons auf. Alles wie bei den meisten Familien. Doch etwas ist anders. Als die Tochter 15 wurde, kratzte König, die mit ihren beiden Kindern am Rand einer Stadt in Sachsen lebt und in Wahrheit anders heißt, 100 Euro zusammen und schenkte sie ihrer Tochter. Die hatte sich zum Geburtstag Klamotten gewünscht, die ausnahmsweise mal nicht von Taco sein sollten, das Billigste vom Billigen, sondern Markenklamotten. Das Geld war natürlich weg wie nix, erzählt ihre Mutter. König, Anfang 40, arbeitet bei der inzwischen insolventen Spielwarenkette Toys R Us und lebt am Rande des Existenzminimums. Am Monatsende hat sie nach Steuern und Sozialabgaben rund 900 Euro Gehalt auf dem Konto, manchmal auch 100 Euro weniger. Wie viel Geld genau es sein wird, weiß sie am Anfang des Monats nicht. Sie hat einen sogenannten flexiblen Teilzeitarbeitsvertrag. Das bedeutet, in Stoßzeiten, etwa im Weihnachtsgeschäft, wenn sich Eltern in den Spielzeughallen drängeln, um für den Nachwuchs Barbie-Häuser oder Playmobil zu ergattern, kommt sie auf ihre 33 Wochenstunden. Im Sommer dagegen braucht die Firma sie seltener. Dann hat sie eben Pech gehabt. Das Problem, weil ihr Arbeitsvertrag vorsieht, dass sie sich für mehr Stunden bereithalten muss, kann sie sich keinen Zweitjob suchen. 9 von 10 Angestellten in den deutschen Filialen der US-Spielzeugkette hatten 2016, als ich zum ersten Mal über dieses Thema schrieb und dafür auch mit Manuela König sprach, solche flexiblen Teilzeitverträge mit entsprechend schwankendem Lohn. Unter den 1.700 Beschäftigten gab es zumindest zu diesem Zeitpunkt laut Gewerkschaft Verdi eine signifikante Zahl an Aufstockern. Damit treibt die Kette ein Modell auf die Spitze, das zwar schon seit den 80er Jahren in ähnlicher Form besteht, bisher jedoch wenig im öffentlichen Fokus stand. Die sogenannte Capo-Watz-Verträge. Kapazitätorientierte variable Arbeitszeit. Sie sichern Angestellten in der Regel nur eine Mindeststundenanzahl zu, binden sie gleichzeitig aber an den Arbeitgeber, indem sie sich auf Abruf bereithalten müssen. Zwar teilte die Personalabteilung von Toys R Us den Betriebsräten im März 2016 mit, die Verträge beträfen 80% statt 90% der Mitarbeiter, doch in diese Berechnung sind auch die Hauptverwaltung und die Zentrallager einbezogen, wo laut Betriebsrat kaum Teilzeitkräfte arbeiten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzte damals auf Basis von Daten des sozioökonomischen Panels, dass bundesweit etwa 1,5 Millionen Menschen zu solchen Capo-Watz-Bedingungen arbeiten müssen. Die Größenordnung gelte vermutlich noch heute, sagt der DIW-Arbeitsmarktforscher Karl Brenke. Das zumindest gehe aus einer jüngeren Version des sozioökonomischen Panels hervor. Demnach arbeiten heute 4% aller Beschäftigten im Land auf Abruf, rechnet man die Auszubildenden heraus. Also fast jeder 20. Beschäftigte. Geht man davon aus, dass diese Anstellungsform für die meisten von ihnen ein Leben in Unsicherheit bedeutet, ist das sehr viel. Es trifft übrigens nicht nur Ungelernte und gering Qualifizierte. 4% aller ausgebildeten Fachkräfte sind mit Abrufverträgen beschäftigt und sogar 3% aller Hochschulabsolventen. Besonders verbreitet aber ist Capo-Watz bei den Teilzeitkräften. Laut einer Veröffentlichung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem IAB, aus dem Jahr 2015 arbeitet etwa jeder 10. von ihnen auf Abruf. Die Wissenschaftlerin Nadine Absenger, Arbeitsrechtsexpertin beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut WSI der Hans-Böckler-Stiftung, vermutet, dass die Zahl der Kapowatz-Verträge schon seit längerem steigt. Wir erfahren seit Jahren immer wieder und häufiger von Fällen, in denen Unternehmen diese Beschäftigungsform nutzen. Etwa in der Krankenpflege, im verarbeitenden Gewerbe, vor allem aber im Gastgewerbe und Handel. In den vergangenen Jahren gerieten bereits H&M, Esprit und die süddeutsche Bekleidungskette Breuninger wegen der umstrittenen Beschäftigungsform in die Schlagzeilen. Niemand aber betreibt das Modell offenbar so extensiv wie Toys R Us. Kapowatz-Verträge sind an sich völlig legal. Laut Teilzeit- und Befristungsgesetz ist die einzige Vorgabe für Firmen, dass 4 Tage im Voraus die Einsatzzeiten festgelegt werden müssen. Immer mal wieder aber landen Kapowatz-Konstruktionen vor den Arbeitsgerichten. Es geht dann meist um die Frage, wie viel Flexibilität den Arbeitnehmern abverlangt werden darf. Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge schreibt Arbeitgebern zum Beispiel vor, dass sie ihre Angestellten, wenn nichts Genaueres im Vertrag vereinbart ist, mindestens 10 Stunden pro Woche einsetzen müssen. Und diese Stunden müssen dann auch bezahlt werden, wenn der Angestellte in der betreffenden Woche für weniger als 10 Stunden zum Dienst eingeteilt war. Das Gesetz besagt auch, dass der Arbeitgeber mindestens 4 Tage im Voraus im Dienstplan vermerken muss, wann welche Kapowatz-Kraft zum Dienst erscheinen soll. Weil aber so viele Arbeitgeber gegen diese Vorgaben verstoßen, sagt Forscherin Absenger, landeten die Arbeitsverhältnisse häufiger vor Gericht. Für Arbeitgeber ist das Modell attraktiv. Es verhindert, dass Mitarbeiter überflüssig im Laden herumstehen, wenn keine Kundschaft da ist. Schon heute seien die flexiblen Teilzeitverträge in all jenen Bereichen ein Thema, die von unplanbaren Nachfrageschwankungen abhängen, sagt DIW-Forscher Brenke. Geht es nach den Arbeitgebern, müsste es noch viel mehr Flexibilität bei diesen Beschäftigungsverhältnissen geben. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, forderte 2016, die Wirtschaft durch mehr gesetzlich erlaubte Flexibilität zu entlasten. Beispielsweise könnte die Ankündigungsfrist von zurzeit 4 Tagen verkürzt werden, hieß es in einem öffentlichen Statement. Oppositionspolitiker wie die arbeitsmarktpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Brigitte Podmer, dagegen wünschen sich weniger Flexibilität bei der Ausgestaltung solcher Arbeitsverträge. Dass derart viele Toys R Us-Mitarbeiter in flexibler Teilzeit arbeiten müssen, hängt laut Verdi wohl damit zusammen, dass die Spielwarenkette ein typisch amerikanischer Arbeitgeber sei. So zumindest urteilte der damalige Einzelhandelsexperte der Gewerkschaft Ulrich Dalibor. In den USA sind solche Arbeitsverhältnisse deutlich verbreiteter. Kapowatz, offenbar ein Symptom einer Amerikanisierung des deutschen Arbeitsmarktes? Typisch amerikanisch ist auch die Pressearbeit von Toys R Us. Die deutsche Geschäftsführung in Köln verweist bei der Interviewanfrage auf die US-Konzernzentrale. Die dortige Pressestelle antwortete auf schriftlich gestellte Fragen nicht, etwa ob man in der Konzernführung darüber Bescheid wisse, dass viele Mitarbeiter in Deutschland nicht genug zum Leben haben. So gibt es vom Unternehmen auch keine Entgegnung auf die Kritik der Gewerkschaft, viele Mitarbeiter würden Stundenlöhne verdienen, die nur knapp oberhalb des Mindestlohns liegen, weil sich das Unternehmen weigert, den Flächentarifvertrag für den Einzelhandel zu akzeptieren und stattdessen einen Haustarifvertrag zu deutlich niedrigeren Gehältern durchsetzen wolle. Auch der Anteil der befristeten Arbeitsverträge sei hoch. Im Sommer 2015 bestreikten die Mitarbeiter einige der 65 deutschen Filialen deshalb punktuell. Die größte Aktion gab es im April 2016. Angestellte aus 17 Ländern demonstrierten vor der Geschäftszentrale. Toys R Us reagierte auf die Streiks, indem man Streikbrechern Prämien anbot. 200 Euro für die Vollzeitangestellte, 100 Euro für Teilzeitkräfte. Manche Streikteilnehmer, etwa in Braunschweig, mahnte die Firma zudem ab. Angeblich seien sie ohne Ankündigung nicht zum Dienst erschienen. Was die gering entlohnten Teilzeitverträge für die Angestellten der Spielwarenkette bedeutet, zeigt auch das Beispiel von Martin Schneider. Auch er möchte seinen echten Namen aus Angst vor Druck von Vorgesetzten nicht öffentlich nennen. Der Mitvierziger arbeitet seit 11 Jahren für eine niedersächsische Filiale. Tag für Tag berät er Kunden, mal in der Babyabteilung, mal bei Fahrrädern und Sandspielsachen oder den Lego-Sets für große Jungs. Wie seine Kollegin in Sachsen verdient auch er, je nach Arbeitsaufkommen, im Monat mal 800 Euro, mal 900 Euro netto. Mit dem Geld kommt er gerade so hin, obwohl er vor ein paar Jahren in eine günstige Single-Wohnung gezogen ist, die so nah am Toys R Us Laden liegt, dass er zu Fuß zur Arbeit gehen kann und sich die Busfahrkarte spart. Es bleibt kein Cent zum Sparen übrig. Wenn etwas kaputt geht, wie zum Beispiel neulich die Waschmaschine, muss ich einen Kleinkredit aufnehmen, berichtet er. Schneider sagt, er bleibe trotz der wechselnden Schichten und der Arbeit auf Abruf bei Toys R Us, weil der Zusammenhalt unter den Kollegen in seiner Filiale gut sei. Und weil die Arbeit mit Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern Spielzeug einkauften, mehr Spaß mache als die meisten anderen Jobs im Einzelhandel. Mit Manuela König teilt er noch ein anderes Problem von Geringverdienern: die Sorge vor der Altersarmut. Auf Königs Rentenbescheid stand zuletzt, dass sie später einmal einen Regelanspruch von 597,06 € haben wird. Schon heute kommen sie und ihre Kinder kaum über die Runden. Von den 900 Euro, die sie pro Monat verdient, muss sie 400 Euro Miete zahlen. Dazu kommen Versicherungen, Handyrechnungen, der Suzuki Swift, den sie braucht, um zur Arbeit zu kommen, 50 Euro monatlich für einen Kredit, den sie vor 3 Jahren aufnehmen musste, um sich nach der Trennung von ihrem Mann eine eigene Wohnung anmieten zu können. Alles andere, Essen, Kleidung oder die Beiträge für Reit- und Cheerleader-Vereine der Tochter, muss sie von den 380 Euro Kindergeld bestreiten. Ihr Mann zahlt keinen Unterhalt. Am meisten vermisst König das Fahrradfahren. Ein Rad hat sie nicht und sparen geht auch nicht. Das Geld nehme ich lieber, damit ich genug Essen für die Kinder habe, sagt sie. Es sei ja nicht so, dass sie nicht satt würden, sagt König. Aber was ihr leid tue, dass sie beim Einkaufen im Kaufland nicht einfach zugreifen könne und in den Wagen packen, worauf sie gerade Lust hätten. Oder gesünder kochen, mit mehr Abwechslung bei Obst und Gemüse. Ich gucke grundsätzlich vorher in den Prospekt, was gerade im Angebot ist, sagt sie. Meistens seien das Äpfel. Die Marke Toys R Us gibt es nach der Insolvenz der US-Muttergesellschaft inzwischen auch bei uns nicht mehr. Die Arbeitsverhältnisse jedoch haben sich allem Anschein nach unter dem neuen Eigentümer Smith nicht wesentlich geändert.